Verstockung kann Gewaltige verblenden, bis sie des höchsten Arm vom Stuhle stößt. Doch dieser Arm erhebt, ob schon vor ihm der Erdenkreis erbebt. Hingegen die Elenden, so ihr erlöst. O hochbeglückte Christen, auf, machet euch bereit, jetzt ist die angenehme Zeit, die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Der Heiland heißt euch Leib und Geist mit Glaubensgaben rüsten. Aufruf zu ihm in brünstigem Verlangen, um ihn im Glauben zu empfangen.